Ho! Ho! Ho! Sag Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Ausgriffs-CD. Zeilenende. Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Hallo, wir sind's. Die Wichtel. Unterm Weihnachtsbaum. Mit Glühwein. Also wenn ihr jetzt genau auf die Uhr schaut, ist jetzt der 24. Dezember, deswegen frohe Weihnachten. Genau, und eine wunderschöne Bescherung. Genau, wir sind eigentlich gar nicht da, aber dieses Jahr haben wir irgendwie aus gewissen Gründen niemanden, der uns irgendwie parodiert oder eine Folge... Der unser Konzept verhunzt, sagen wir es doch ehrlich. Der unser Konzept nicht verstanden hat. Ja, genau. Und wir haben auch wieder keine Copyright-Verletzung euch zu bieten, sondern wir sind einfach mal wir. Wir sind einfach mal da kurz. Wir bewichteln uns jetzt hier. Also eigentlich sind wir gar nicht da, wir sind jetzt eigentlich auch weg. Wir sitzen jetzt gerade auch mit unseren Liebsten beisammen. Nein, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Okay, wir sitzen mit anderen Menschen beisammen und essen Würstchen mit Kartoffelsalat. Lasagne. Bei euch gibt's Lasagne. Bei uns gibt's Lasagne. Traditionell. Traditionell. Aus pragmatischen Gründen. Kann man am Tag vorher vorbereiten und kann dann am 24. das quengelige dreijährige Zeilenende bespaßen. Man kann Lasagne vorbereiten? Ja. Wie bereitest du eine Bechamel vor? Ich möchte mich jetzt nicht in allen Details zu den Kochkünsten meiner Mutter äußern, aber sagen wir mal, so viel Bechamel kriegt man in der Tüte. Lasagne gibt's auch in der Fertigpackung, ne? Das ist dieses Dr. Oetker-Phänomen. Es gab ja früher diesen Kuchenteig fertig, dass du ihn nur noch backen musstest. Aber dann haben die bei Dr. Oetker erkannt, dass sich das nicht verkauft. Und deshalb gibt's die Backmischung. Da muss man halt Eier und Milch zutun. Und dadurch hat die Hausfrau das Gefühl, dass sie selber was getan hat beim Kuchenbacken. Okay. Das ist so. Ne? Also es ist selber gebacken, wenn du, selber gekocht, wenn du fertige Bechamelsoße über deine Lasagne kippst. Über, drüber. Ja, so halt im Schichtungsprozess. Aber gerade, du kippst sie auch rein. Ja, rein und im Prinzip besteht die Lasagne meiner Mutter zu 120% aus Bechamelsoße und die restlichen 80% ist Käse. Dementsprechend, also nur für dich nochmal kurz zur Erinnerung, nach Weihnachten sehe ich anders aus als vor Weihnachten. Wegen diesem Bechamel. Ja genau, weil ich einen Bechamel getrunken habe. Okay, ja, ich feiere ja wieder traditionell im Osten. Ja. Also wir haben ja den Usus, dass wir entweder rüberfahren oder die Ellis runterfahren hier im Süden. Mhm. Und dieses Jahr sind wir wieder im Osten. Okay. Also wir fahren jetzt dann nach Sachsen-Anhalt. Ja, das ist natürlich super, da funkeln die Kerzen auf dem Weihnachtsbaum besonders hell. Ja, und dann ja, also in der Dunkelheit das kleinste Licht wird groß, ne? Ja, aber es gibt dann natürlich Kartoffelsalat und Würstchen. So Siedewürstchen. Ja, ja, so Bockwürstchen. So halt. Seiten. Ja, Bockwürstchen. Ja, okay. Furchtbar. Nö, ist lecker. Ja, okay. Na, auch Tradition. Ja, ja, Tradition. Also ich meine, ich habe es, glaube ich, schon in irgendeiner Folge mal erzählt, bei uns zu Hause gab es ja, wenn wir bei Oma waren, auch immer Würstchen. Mhm. Und manchmal noch Fleischkiechle. Mhm. Je nachdem, wie gut meine Oma drauf war. Und ansonsten gab es diesen Kartoffelsalat mit Gurken. Ja. Und der war immer viel zu flüssig. Ja. Also der war alles andere als furztrocken. Der war genau eher... Zu schlotzig. Necker. Ja, war ja nicht weit, ne? Ja, der Necker war... Also sie hat halt auch Essigöl, Wasser und... Essigöl und einen halben Liter Neckar. Oh. Sehr schön. Für die Hochdeutsch Sprechenden unter euch, das, was hier Fleischkiechle heißt, kennt man auch unter dem Namen Frikadelle und Bulette. Und genau. Für die Bayern heißt es Fleischpflanzer. Na, die Österreicher sagen Fleischpflanzer. Bayern auch. Echt? Ja. Okay. Aber nur die in Richtung Österreich. Ja. Weil die Franken sagen es wahrscheinlich schon wieder anders, oder? Möglicherweise. Ich glaube, für dieses spezielle Ding der Resteverwertung gibt es keinen eindeutig festgelegten hochdeutschen Namen. Stimmt. Hacksteak vielleicht noch. Hacksteak? So hieß das bei uns in der Mensa immer. Hacksteak. Ja. Wobei, nee, Hacksteak stimmt halt auch nicht, weil Hacksteak ist manchmal auch einfach nur flach gepresstes Hack. Oh, oh ja, dieses mit diesem Gittermuster drauf, was man im Tiefkühler kaufen konnte, ne? Oh ja, ich glaube, das gibt es nicht mehr. Manchmal ist es ja auch ganz nah am Burger-Pad dran. Also so eine Frikadelle besitzt ja schon eine gewisse Konsistenz, die daraus besteht, dass da auch noch Brötchen, ja, beziehungsweise Paniermehl bei manchen Menschen, hm, aber Brötchenrest und Ei drin ist. Ja. Und das, am liebsten noch Schnittlauch. Ja, das hindert die Frikadellen meiner Mutter nicht daran, eine Konsistenz zu haben, die man auch in Kreuzberg zum 1. Mai einsetzen könnte. Also da, das sind Pflastersteine auf höchstem Niveau und ich hoffe, meine Mutter hört meinen Podcast nicht, weil ich sonst enterbt werde. Ja, meine Oma ist leider schon tot. Die kann ich nicht mehr enterben. Die kann ich nicht mehr enterben, was den Kartoffelsalat angeht. Das ist schon durch. Ja, und ansonsten, was ist denn der erste Weihnachtsfeiertag bei euch? Unser erster Weihnachtsfeiertag ist der 25. Dezember. Ja, da ist dann großes Tafeln mit der ganzen Familie von nah und fern. Ich habe ja keine Familie. Also nicht viel. Und mit denen feiern wir auch nicht zusammen tatsächlich. Nö. Also keine Onkels, keine Tanten. Ich besitze zwei Onkels und zwei Tanten. Und mit den einen habe ich so gar nichts zu tun. Mit den anderen werde ich nach Weihnachten einen Besuch abstatten. Okay. Nee, da ist dann familienintern, aber das ist dann so der Bratentag. Okay. Da, wo es Wild gibt und wo anständig gekocht wird, weil ich ein hartes Regiment in der Küche führe. Stimmt, du kochst, ja. Ich koche, ja, genau. Und am zweiten dann auch. Und was gibt's? Ersten? Wildschwein-Rouladen. Und mir fällt gerade ein, dass ich meiner Mutter nicht gesagt habe, dass sie einen Rotkohl kaufen soll. Ja, das ist und über Beilagen habe ich auch noch nicht nachgedacht. Wahrscheinlich gibt's Pommes. Pommes sind immer gut. Ja, mit schwäbische Küche ist Spätzle. Schwäbische Küche gibt's am 2. Und da gibt's was? Habe ich schon wieder vergessen. Flädlesuppe zur Vorspeise und Fette für Arbeit, ja, weiter. Irgendwie was irgendwas im Teig versteckt. Okay, also morgen schon. Ich glaube irgendwas mit Brotteig, irgendwie Fleisch im Brotteig. Irgendwie sowas. Das war im Kochbuch drin. Okay, so viel Arbeit. Ja, ich habe ja Zeit. Also ich habe nur an Weihnachten Zeit zum Kochen. Also deshalb koche ich an Weihnachten einfach für den Rest des Jahres vor. Okay. Nö, also wir werden... Ich hab letztes Mal, als wir im Osten waren, schon zu meiner Schwiegermutter in Spee gesagt, hier, sie ist eine wunderbare Köchin, aber ich bin immer noch ein Riesenfan davon, am ersten Weihnachtsfeiertag, einfach wenn die ganze Familie beisammen ist, mit der ganzen Familie beisammen zu sein. Mhm. Und deswegen kann man auch einfach essen gehen. Ich dachte, jetzt kommt Pizza bestellen. Das wäre die nächste Option gewesen, aber nee, tatsächlich einfach nur essen gehen. Ja. Und wenn es ganz knapp wäre bei allen bei Kassel, dann würde ich sagen, dann übernehme ich es, ist mir scheißegal. Fakt ist, ich finde nichts stressiger, als wenn irgendwer an diesem ersten Weihnachtsfeiertag, was, wo man so wirklich gemütlich beisammen sitzen sollte, ja, so, ja, so, hm, in der Küche 2 Stunden steht. Das, okay. Ich finde das einfach doof. Und ja, man kann auch weniger in der Küche stehen. Es gibt wirklich schnellere Sachen. Ich meine, meine Mutter zum Beispiel ist da die Königin, was das angeht. Weil die macht jedes Jahr zum ersten Weihnachtsfeiertag oder zum zweiten Weihnachtsfeiertag, wenn es so richtig schön die Einladung gab, macht die wild. Ja. Und wild legst du 7 Tage ein. Oder 6 Tage ein. Ja, so ein paar Tage. Je nachdem, genau, wie wild es das Wild getrieben hat, ja. Genau, lässt das Wild schön in Wein liegen und dann schön noch mit Branntweinessig und allem drum und dran. Gib ihm den Viech. Auf jeden Fall ist es dann schön durch und schön zart. Das machst du dann, musst du dann erstmal kochen. Mhm. Und wenn es dann mal aber durch ist, dann ist es durch. Und dann kannst du das auch einen Tag stehen lassen. Mhm. So, das heißt auf Deutsch, das lässt du am Heiligabend mittags mal ein bisschen köcheln. Und dann stellst du es einfach beiseite. Und lässt es einfach stehen. Ja. So. Rotkraut kannst du auch vorbereiten. Musst du nur noch mal warm machen. Rotkraut schmeckt sowieso besser, wenn man es das dritte Mal aufgekocht hat. Genau. Also Rotkraut kannst du auch vorbereiten. So. Und das Einzige, was meine Mutter dann tatsächlich frisch machen musste, und die musst du auch frisch machen, sonst schmecken die halt meistens nicht nach was, sind Spätzle. Aber die zaubert... Also mal kurz die Spätzle machen... Das ist für eine schwäbische Hausfrau dann tatsächlich mal kurz eine, ja, Fingerübung. Genau, also ich kann die Logik verstehen und genau aus dem Grund koche ich selber, weil ich dann mit der Verwandtschaft nicht reden muss. Also, nee, wie gesagt, meine Mutter hat das ganz schnell gemacht und deswegen habe ich meiner Schwiegermutter gesagt, so, hier, lass uns essen gehen, weil am 2. kocht sie dann und das macht die auch sehr gut, es gibt da auch immer sehr leckeres Essen. aber muss ja nicht zwingend der Termin sein, der da irgendwie stressig ist. Ja, wie gesagt, also wie man es angeht, wenn man in die Küche geht und die Türen sich zumacht und ein Fläschchen Rotwein dabei hat, dann sind die 2, 3, 4 Stunden in der Küche das Schönste an Weihnachten überhaupt. Ja, das ist ja das Problem mit diesen Rotweinflaschen, ne? Ein Viertel sollen die Soße. Was? Das andere. Ja, die restlichen 3/4 landen im Koch. Ja, kannst ja auch nicht wegschütten, aber so. Und du kannst auch nicht mehr ins Fleisch oder ins Essen machen, weil der verkocht ja dann irgendwie. Ja, genau, verkocht der ganze Alkohol. Und schmeckt dann auch viel zu brutal nach dem Wein. Also das muss dann irgendwie. Genau, also du könntest natürlich irgendwie einen Wein nehmen, der geschmacklos ist, so ein hübscher Trollinger oder sowas. Okay. Aber. Ja, das heißt, du magst eigentlich deine Familie gar nicht und gehst dann an Weihnachten hin, um mit denen zu feiern, weil. Geschenke, oder? Gehört sich so. Fängt okay. Auch mit G an. Okay. Ja. Weiß gar nicht, ich bin da also, irgendwie. Ich habe in den letzten Jahren so ein bisschen ein positiveres Verhältnis zu Weihnachten gefunden. Echt? Weil, ja, ich war ewig, in 3 Tage böse, zyniker, was Weihnachten angeht. Und in der Zwischenzeit ist es halt einfach so, okay, es ist ein Beisammensein mit der Familie. Okay. Ja, so kann man es sehen. Also, ich mochte Weihnachten früher ja tatsächlich. Ja, als Kind habe ich es auch gemocht. Aber auch so als Jugendlicher und Langzeit-14-Jähriger. tatsächlich, also, das. Hat so bis vor 2, 3 Jahren super. Also der 14-Jährige teilt immer noch den leicht pubertären Humor. Aber ansonsten sehe ich alles, wie alles eigentlich auch Weihnachten mittlerweile, relativ zynisch. Ja, wie gesagt, ich finde, also den Zynismus, ich hatte ja meine Weihnachtsmail jahrelang geschrieben. Ich werde auch dieses Jahr wieder eine geschrieben haben werden. Futur 2, meine Damen und Herren. Wir sollten mal einen Podcast zum Thema Futur 2 machen. Ja, von diesem Zeitpunkt aus ist es der Plusquamperfekt. Also ich habe sie geschrieben. Du hattest sie geschrieben, wenn es Plusquamperfekt ist. Ich hatte sie geschrieben und gehabt. Hatte getätet. Ja, also Fakt ist, die Weihnachtsmail wird die auch dieses Jahr irgendwie in eure Köpfe kommen, entweder ich werde sie noch irgendwie vielleicht einsprechen oder geschrieben werden haben, auf jeden Fall schon mal. Und ja, meine allererste Weihnachtsmail war ja tatsächlich die Weihnachten ist das Fest der Liebe, was natürlich völlig unsinnig ist, weil 364 Tage im Jahr sind wir scheiße zueinander, 364 Tage im Jahr hauen wir uns auf die Köpfe und nur einen Tag im Jahr sind wir nett zueinander und dann auch noch meistens scheinheilig. Ja. Dann doch lieber andersrum. 364 Tage im Jahr nett zueinander sein und dann Weihnachten das Fest des Hasses. Ja. So, ich habe quasi The Purge erfunden. Ja, aber nett sein ist so anstrengend. Ja, aber was, wenn du so einen Tag machst, The Purge fußt auf meiner allerersten Weihnachtsmail. Ja. Deshalb hast du auch so viel Geld dafür bekommen. Genau. Genau, du hast dann quasi so Safe Spots. Dein eigenes Zuhause ist dein Safe Spot, aber sobald du auf die Straße rausgehst, darf jeder mit Baseballkeule, übrigens nicht mit Schusswaffen, sondern nur mit Baseballkeule, also so ein bisschen eine körperliche Komponente muss drin sein, weil der Aggressionsabbau funktioniert besser, wenn du zuschlägst. Ja, das hat man damals in den 90ern in Ostdeutschland auch gesehen, dass das wunderbar funktioniert hat. Ja, so Schusswunden sind immer ganz eklig. Auf jeden Fall, wer dann rausgeht, ist selber schuld. Und in dem Zuge, das war meine erste Weihnachtsmail, quasi einfach nur diesen Gedanken mitteilend. Und die Jahre danach waren dann auch bösartige Mails. Und in der Zwischenzeit hat sich's dann tatsächlich gedreht und ich schreibe eigentlich was Positives. Und deswegen, weiß ich, es hat sich tatsächlich so ein bisschen entwickelt, dass ich da erstaunlich. Altersmilde bin vielleicht. Erstaunlich, ja, das könnte sein. Das heißt, was werde ich dann? Also ich habe bis letztes Jahr habe ich immer noch artig so einen Wunschzettel geschrieben. Das war auch mehr so, was war eigentlich so das vergangene Jahr. Das habe ich mir dieses Jahr gespart, weil, kein Bock. Ja, es gibt auch ein schönes Buch, was ich dazu empfehlen kann. Fick dich, Universum. Es gibt auch ein schönes Buch, was ich dazu empfehlen kann. Das hat mir die Liebste mal geschenkt. Und zwar zum Nikolaus. Vor vielen Jahren. The Atheist Guide to Christmas. Also einfach den Atheisten Wegweiser, wie geht man mit Weihnachten um, weil... Anzünden. Irgendwas, also irgendwie muss man ja mit dem Fest klarkommen. Irgendwas muss man ja machen mit dem Fest. Ja. Und die Welt um dich rum scheint es irgendwie noch christlich zu feiern, also. Oder zumindest scheinchristlich zu feiern, scheinheilig zu feiern. Nee, bitte, mindestens. Also irgendwie musst du damit ja umgehen. Und diesen Umgang, den, ja. Da sind halt einfach nur nette lustige Gedanken. Ja. Es sind ein paar Comedians, die da geschrieben haben, es sind ein paar andere Leute, also es ist durchaus einfach nur nette Kolumnisten, Autoren. Genau. Na gut. Wollen wir mit der Buchempfehlung die Menschen dann entlassen? Die wollen bestimmt jetzt auch hier das Fest feiern, an dem Jesus seinen ersten Tretroller geschenkt bekommen hat. Genau, also wir lassen jetzt einfach das Mikrofon noch so eine Stunde laufen, warten mit euch aufs Christkind und... Genau, singen wir besinnliche Weihnachtslieder? Wir singen uns besinnungslos in Weihnachtsliedern. Wir saufen uns besinnungslos. Genau, wir besaufen uns jetzt, bis wir singen. In diesem Sinne, frohe Weihnachten, ho ho ho und ja, wir hören uns gewogen. Wir hören uns im neuen Jahr wieder. Nee, wir hören uns dieses Jahr noch, weil die Jubiläumsfolge kommt noch. Ach so, ja, gut. Na dann kommt gut durch den Irrsinn und bis bald. Genau. Tschüss.